Hörübung zu Kapitel 6, Abschnitt B. Thema: Das intelligente Haus, Geräte von morgen. Aus unserer Reihe Das Leben von morgen möchten wir Ihnen heute gern das intelligente Haus vorstellen. Stellen Sie sich vor, alles in Ihrem Haus macht, was Sie wollen. Die Sonne hat sich hinter den Bäumen verkrochen, Ihre Jalousien surren leise herab, die Lampen im Zimmer gehen automatisch an und der Rasenmäher fährt ganz selbstständig und allein nach getaner Arbeit in die Garage. Der Kühlschrank hat schon neue Butter bestellt, weil der Vorrat schwindet und die Waschmaschine hat den Wartungsdienst selber angefordert. So oder so ähnlich jedenfalls sind die Visionen der Menschen, die sich mit dem Vernetzen von Häusern und dem zukünftigen Wohnen beschäftigen. Einen davon darf ich heute hier als Gast begrüßen. Es ist Hans Eberle aus der Schweiz. Herr Eberle, Sie haben an so einem Haus, wie ich es kurz beschrieben habe, mitgearbeitet. Wie weit sind wir noch vom Traum des vollautomatischen Wohnens entfernt? Im Moment gibt es solche vollautomatisierten Häuser in Europa erst als Prototypen. Eins davon steht in der Schweiz, eins in London, in Stockholm gibt es seit Mitte 2006 davon und seit April diesen Jahres steht auch eins in Deutschland. Unter Aufsicht des Fraunhofer Instituts für mikroelektronische Schaltungen erforschen verschiedene Institutionen und Unternehmen die Gerätevernetzung in einem sogenannten intelligenten Haus in Duisburg. Die Bewohner, die die Haustechnologie erproben, soll es allerdings erst später geben. Das heißt, wir müssen auf den Kühlschrank, der sich die Butter selbst bestellt, noch eine Weile warten? Naja, das kann man so nicht sagen. Es gibt ja den Rasenmäher-Roboter schon, auch den Kühlschrank, der mit Hilfe eines Barcode-Lasers seinen Inhalt checkt und passende Rezeptvorschläge zeigt. Die Technologie ist schon da, die Produktionskapazitäten auch. Im Prinzip muss in die meisten Geräte nur ein Chip eingebaut werden und schon denken Sie mit. Trotzdem gibt es diese Produkte noch nicht zu kaufen. Woran liegt das? Es gab vor einiger Zeit eine Studie, aus der hervorging, dass ungefähr ein Drittel der Deutschen die Idee mit den gesteuerten Hausgeräten interessant findet. Aber nur jeder Sechste würde auch sein Geld dafür ausgeben. Und, das darf man nicht vergessen, zwei Drittel der Befragten, also mehr als die Hälfte, halten den vernetzten Haushalt mit seinen intelligenten Geräten für wenig interessant oder sogar für uninteressant.